Deutschlandfunk. Rock etc. Die Bay Area rund um San Francisco war immer schon eine gute Gegend, um Musik zu machen. Zu den bunten Zeiten der Hippies vor 40 Jahren, genau wie heute. Selbstverständlich hat sich auch dort die Musik weiterentwickelt. Es klingt in diesen Tagen kaum noch nach Flower Power. Ein gutes Beispiel ist die Band Reg. Vier Musiker, die auf Platten und im Konzert eine moderne Band präsentieren. Sie schaffen perfekt die Balance zwischen harten Sounds und süßlicher Popmusik. Thomas Elbern traf die Musiker von Reg während einer Tournee durch Deutschland. Explain it without sounding cliche. I just think we want to be whatever thing we do. We want it to be us. We want it to be, you know, we don't have to. Vielleicht klingt es wie ein Klischee, aber alles, was wir machen, soll 100% aus. Wir brauchen kein Kostüm. Wir brauchen uns nicht zu verstellen. Diese Musik würden wir selbst klasse finden, wenn wir nicht in der Band wären. Ich bin manchmal eifersüchtig auf Bands, die auf ein großes Image setzen und die sich verstellen können. Wir sind uns immer treu geblieben. Normale Typen, die du in der Kneipe triffst und mit denen du dich ganz normal unterhalten kannst. Normal people that can sit down and, you know, enjoy a drink with someone and have a conversation, whatever. Gitarrist Mark Ingels über seine Band Dredge, und damit hat er die Mentalität der Musiker gut beschrieben. Vier irgendwie normale Typen, die ihre Musik für sich sprechen lassen wollen. Den Stil der Band aus Kalifornien zu beschreiben, ist nicht ganz einfach. Da fallen schnell Namen wie der von der norwegischen Popband A-ha und gleichzeitig amerikanische Alternative-Bands wie Tool. Ist das überhaupt zu vereinbaren? Wie können A-has liebliche Gesangsmelodien auf schroffe Gitarrenwände à la Tool treffen? Dredge scheint sich genau auf diese Widersprüche spezialisiert zu haben. Ihr Sound ist aggressiv und gleichzeitig sehr eingängig, verspielt, harmonieverliebt und bleibt trotzdem experimentell. Seit 1993 gibt es die Band, die anfänglich ein Neben- und Hobbyprojekt von vier Kunststudenten war. Das erste Album Leitmotiv sollte so etwas wie ein Statement sein. Verstiegene Songs, fernab von Refrain und Strophe, dazwischen kurze atmosphärische Klangfragmente, das Ganze einem abstrakten Gemälde nicht unähnlich. Musik von Kunststudenten eben. Gitarrist Mark Ingels. Because of that reason, it made people pay attention. You know, I mean, there were so many, the market was so saturated with these, you know, Korn and... Die Leute wurden wegen unserem Album Leitmotiv auf uns aufmerksam. Zu der Zeit gab es in den USA jede Menge Bands, die alle wie Deftones, Korn oder Primus klingen wollten. Wir hatten auch diese Einflüsse, aber uns inspirierten auch Bands wie Portishead, alte Pink Floyd und viel elektronische Musik. Wir mussten anders sein, um herauszuragen. Da war Leitmotiv genau das richtige Mittel. You know, people started calling, say, come play this club, come play that club, because I think it, you know, they remembered it. It was unique, so it helped. Das Album Leitmotiv erregte Aufsehen und brachte der Gruppe schließlich einen Vertrag mit einem großen amerikanischen Label ein. Die vier Musiker stellten ihr zweites Album El Cielo fertig, ein kleines episches Mal Kaliforniens, einen größeren Bekanntheitsgrad sicherte. In der Gegend um San Francisco, der sogenannten Bay Area, begann die Erfolgsgeschichte der Band. Diese scheint immer noch einen großen Einfluss auf den Sound der Band zu haben. Sänger Gavin Hayes. I think it played a huge role, I mean, especially the era when we were growing up there, the time, you know, of trading demo tapes and a lot of. Die Bay Area ist ein sehr kreativer Ort. Es gibt unzählige Bands und verschiedene Musikstile. So viele unterschiedliche Kulturen kommen hier zusammen und das macht die tolle Atmosphäre aus. Es gibt immer Weiterentwicklung und da die Gegend auch eine wichtige Marktposition hat, passieren hier auch viele Konzerte. Es ist wirklich inspirierend, dort zu leben. And we're lucky enough, I mean, it's a major market in the US, so we get pretty much every concert, you know, and so I'd say it plays a huge role. Dredge ist eine Band im eigentlichen Sinne. Der Sound wird bestimmt von vier Musikern, die alle ihren speziellen Part dazu beitragen. Drummer Dino Campanella mit seinen ausgetüftelten Rhythmen, Bassist Drew Roulette, der auch Synthesizer spielt, die helle und prägnante Stimme von Sänger Gavin Hayes und der Sound des Gitarristen Mark Ingels. Er hat ganze Schränke voller Effektpedale, die er auch alle einzusetzen scheint. Mal spielt er verhalten mit viel Echo und Hall, dann hymnische Sololinien und dann wieder krachige Rockriffs. Man hat das Gefühl, seine Gitarrensounds aus vielen anderen Songs zu kennen, aber seine Kombination der einzelnen Elemente ist ziemlich einzigartig. Ich liebe den Gitarrensound der 70er, beispielsweise den von David Gilmour. Aber wenn wir vier zusammenspielen, dann klingt es nicht retro. Das liegt auch daran, dass Dino eine sehr moderne Art hat, Drums zu spielen, und Drew versucht auch ständig, etwas Neues auszuprobieren. Es gibt Aspekte, die mögen irgendwie retro sein, aber wenn wir alle zusammenspielen, dann ist das sehr neu. Maybe little aspects could be considered retro, but not when it's all put together. It's very new. Der englisch-kanadische Erfolgsautor Malcolm Gladwell hat sich in seinen Büchern mit dem Zustandekommen von Trends und den Prozessen des Marketings befasst. In einem seiner Bücher wird auch die Erfolgsstory der Beatles auf eine kurze Formel gebracht. Unzählige Konzerte, bevor die Band überhaupt groß bekannt wurde. Hier schließt sich der Kreis zu Dredge, denn gerade dieses Kapitel hat Sänger Gavin Hayes ziemlich beeindruckt. Read the chapter 10,000 Hours and Outliers by Malcolm Gladwell. Lies das Kapitel 10,000 Stunden und Ausgaben aus dem Buch Überflieger von Malcolm Gladwell. Das ist ein tolles Kapitel über die Karriere der Beatles und wie sie in Deutschland angefangen haben. Damals gab es noch keine Rockclubs, sondern nur Striplokale. Ich habe die genaue Zahl vergessen, aber die Beatles spielten an die 400 Shows in 2,5 Jahren. Dann kamen sie zurück nach England und wurden mega erfolgreich. Seit ihrem Bestehen versuchen Dredge, ähnlich wie die Beatles, möglichst viele Konzerte zu spielen, um ihr Zusammenspiel zu verbessern und ihren Fankreis zu erweitern. Nicht selten sind sie monatelang unterwegs und spielen auf Festivals oder sind in diversen Clubs auf Tour. Parallel nutzt die Band die Möglichkeiten des Internets. Es gibt beispielsweise auf der Plattform YouTube unzählige Live-Videos der Band, die einfach nur mit einer Digitalkamera gefilmt wurden. Und das ist voll im Interesse der Band. Gavin Hayes. It's very important. I mean, that's helped build our career more than anything, probably. Live-Konzerte sind sehr wichtig für uns. So haben wir unsere Karriere aufgebaut. Und zusammen mit dem Internet hat das gut funktioniert. Unsere Fans haben fast jede Show mitgefilmt und die im Internet verbreitet. Das hat uns eine große Menge Fans beschert. Und wir selbst konnten immer anhand der Aufnahmen überlegen, was man besser machen kann. Fast wie bei einer Probe. Doch nicht immer stieß die Band bei ihren Live-Konzerten auf Begeisterung, wie Mark Engels berichtet. The best bad story we have is opening up for Alien Ant Farm in London. Die mieseste Erfahrung bis jetzt passierte in London, 2002. Wir waren das erste Mal in Europa und spielten im Vorprogramm von Alien Ant Farm. Wir sind mit der Band befreundet und die hatten gerade diesen Hit mit ihrer Michael Jackson Coverversion Smooth Criminal. Als wir vor denen gespielt haben, konnten wir fühlen, wie uns das Publikum hasste. Überall Mittelfinger und blödes Gebrülle. Das Ganze endete damit, dass Gavin den Mittelfinger erwiderte und die Bühne verließ. Doch danach haben Dredge noch unzählige Live-Shows gespielt und der Vorfall geriet schnell wieder in Vergessenheit. 2006 erschien sogar ein Live-Album, das die Spielfreude und die Atmosphäre der Band auf der Bühne gekonnt einfängt. Der Bandname von Dredge bezieht sich auf das englische Verb to dredge, was so viel wie Ausbaggern von Gewässern bedeutet. Das kann man aber auch als Erschließen von neuem Terrain verstehen. Um die komplexen Soundgebilde von Dredge zu verstehen, gibt die Band selbst Nachhilfestunden. Auf der bandeigenen Website konnte man die Entstehung ihres aktuellen Albums The Paria, The Parrot, The Delusion in kleinen Kurzfilmen mitverfolgen. Die Filme zeigen Momentaufnahmen und demonstrieren eindrucksvoll, wie die Band keinen Klang unversucht lässt. Von der Steelgitarre über ein präpariertes Piano, vom schrägen Echo-Effekt über den Klang von sprechenden Spielcomputern, Dredge sind ständig bemüht, ihr Klangspektrum zu erweitern und spielen alles, was Aussicht auf unkonventionelle Sounds bietet. Mark Ingels? In a very simple way, we would get bored if not. I mean, it's just that simple. It's... Wir würden uns ziemlich langweilen, wenn wir nicht so wären. Wir lieben tolle Melodien und ausgetüftelte Rhythmen und suchen immer nach neuen Sounds. Es passiert schnell, dass man sich wiederholt. Da wir aber Spaß haben wollen, motiviert uns die Suche nach anderen Klängen. Sieben Monate haben Dredge an ihrem aktuellen Studioalbum gearbeitet und das war erst dann fertig, als unzählige Möglichkeiten der Klangformung ausprobiert wurden. Und nicht nur im Studio, sondern auch außerhalb wurde geforscht und Sänger Gavin Hayes wurde ausgerechnet in einem Tunnel in seiner Heimat San Francisco fündig. I love doing stuff like that, like creating a natural effect, you know, not just running it through some pedal, so. Ich mag das, natürliche Soundeffekte zu entdecken und nichts Vorgefertigtes zu verwenden. Die Akustik in diesem Tunnel in San Francisco ist unglaublich. Ich habe eine Frau dort auf und ab gehen sehen, die Opern gesungen hat. Ich wollte schon seit Jahren dort aufnehmen, aber es hat nie geklappt, weil wir in Massachusetts oder Seattle im Studio waren, aber nie zu Hause. Dieses Mal hat es funktioniert, weil wir von zu Hause aus aufgenommen haben. Und Gitarrist Mark Ingels fügt hinzu: The very first sound you hear in the entire record, it sounds like us. Das erste Geräusch, was du auf unserem neuen Album hörst, ist Klatschen, aber stark verfremdet. Gavin und ich haben diesen Tunnel im Golden Gate Park gefunden, wo der Sound richtig toll nachhallt. Es klingt nach einem Effekt, aber es ist der natürliche Schall. Und das klingt unglaublich. Das kreist um deinen Kopf. That sounded amazing, you know, spins around your head. Dredge auf klare, eindeutige Textinhalte zu reduzieren, funktioniert nicht. Thematisch kreisen ihre Songs um verschiedene Lebenshaltungen, die ganz bewusst eingenommen werden, um sie zu charakterisieren. Die Texte dienen nicht der Selbstdarstellung des Sängers, sondern einer Art Gesamtkunstwerk, das Dredge ähnlich wie ihre selbstgestalteten Coverzeichnungen mit ihrer Musik erschaffen wollen. Die Band hatte die Idee, musikalischen Mitteilungen an die Zukunft zu bündeln. Folglich ist das aktuelle Album The Pariah, The Parrot, The Delusion wie ein Brief verpackt und konstruiert. Sänger Gavin Hayes: I just write them, I mean, now it's actually funny, I write most of them on my computer and my phone and stuff, which is... Meine Texte entstehen am Laptop oder an meinem Mobiltelefon. Da kann ich wenigstens direkt alles abspeichern. Mich inspirieren viele Dinge, Sachen, die ich in Zeitungen lese. Der amerikanische Stand-up-Comedian George Carlin, Gespräche mit Freunden. Oder das letzte Album ist von dem Salman Rushdie-Essay Brief an die 6-milliardenste Person inspiriert. Also ganz unterschiedliche Dinge. Ideas, you know, and, you know. Conversations with friends, and you know, this record was inspired by Salman Rushdie essay called A Letter to the 6 Billionth Citizen. So, I mean, a lot of different avenues, really. Das zitierte Salman Rushdie essay zieht sich wie ein goldener Faden durch das aktuelle Album der Band. Rushdie schildert hier die negativen Effekte eines blinden Glaubens und verurteilt den verantwortungslosen Umgang mit menschlicher Sexualität und deren Folgen und ganz in der Tradition seiner satanischen Verse die Kriege im Namen Gottes. Doch Dredge zitieren nicht nur, sie spielen mit ihren Texten wie mit ihren Instrumenten. Es geht ihnen nicht darum, Statements zu verbreiten, sondern eine Komplexität aus Musik und Wort zu schaffen. It's funny, I mean, even if a lyric's about one topic, the emotion can come from elsewhere too, you know. Es ist seltsam. Selbst wenn sich die Texte um ein Thema drehen, kann die Emotion dazu ganz woanders herkommen. Es muss nicht mit den Worten zu tun haben. Ich habe portugiesische Wurzeln in meiner Familie. Die Portugiesen sind sehr leidenschaftlich, wenn es um Musik geht. Sie haben diese Saudade, dieses Bewusstsein von Leidenschaft. In unserem Song San Sen gibt es die Textzeile: sich sehnen nach etwas, was verloren ist, und sich sehnen nach etwas, was man noch nicht bekommen hat. Das ist die ganze Basis der Fado-Musik. Vielleicht ist das auch etwas, was mir angeboren ist. Create Hört man sich die Musik von Dredge an, dann scheint sie von computergenerierten Klängen weit entfernt zu sein. Wie entstehen die Songs der Gruppe, die scheinbar alles im Teamwork löst? It's mainly jamming. We sit in a room and one microphone, press record. Meistens spielen wir zusammen. Wir sitzen im Proberaum, ein Mikro und drücken auf Aufnahme. Am Ende der Woche pickt Dino die besten Teile aus den Sessions heraus. Manchmal bringt auch einer ein Fragment zur Probe, aber meistens improvisieren wir und nehmen die besten Momente heraus. It's just us in a room, you know, kind of just improv. Then taking the best parts. Ein wichtiger Schlüssel zum Sound der Band ist Drummer Dino Campanella. Er hat ganz eigene Rhythmen entwickelt und spielt live auch öfters mal Drums und Piano gleichzeitig. Piano is my first instrument, so I've always known how to play piano. Ich habe erst Klavierspielen gelernt und danach kam das Schlagzeug. Von daher habe ich eine Technik entwickelt, die es mir erlaubt, beides gleichzeitig zu spielen. Ich spiele mit einer Hand Drums und mit der anderen das Piano. Ich versuche, mit beiden Instrumenten immer melodisch zu spielen. Das gilt vor allem auch für mein Schlagzeugspiel. Wenn Dredge nicht gerade im Studio aufnehmen oder auf Tour sind, widmen sie sich anderen Projekten. Mark Ingles und Dino Campanella komponierten die Musik für den Independent-Film Waterborne und Campanella lieferte außerdem den Soundtrack für die Komödie Car Babes. Gavin Hayes schrieb zusammen mit dem Gründungsmitglied Chris DeGarmo von der Band Greenstrike Musik zu dem Film Expiration Date. Inwieweit unterscheidet sich das Erstellen von Filmmusik von der sonstigen Arbeitsweise der Band? Dino Campanella? Filmmusik zu machen ist erstmal einfacher, weil man nicht den Druck eines Songgerüstes hat. Auf der anderen Seite ist es ganz schön ermüdend. Aber es macht Spaß und es ist interessant zu erleben, wie man die Bilder mit Musik beeinflussen kann. Nimm zwei verschiedene musikalische Themen für die gleiche Szene und du erlebst, wie unterschiedlich die Bewegungen und die Schauspieler wirken. Types of songs in the same scene and what it does to the actors' emotions. It's really interesting. Die Klangfragmente, die Dredge auf ihren Alben als akustische Trenner zwischen einzelnen Songs verwenden, geben einen guten Einblick in ihre Vorstellung von Filmmusik. Sitting in the sand, watch the tide roll up. Take a deep breath in as your past fades out. Let everything else just fade into the horizon. When the planet stops spinning and the music stops, take a deep breath and let your life fade out. With everything else you'll fade into the horizon. Dredge ist eine Band, bei denen viele Rock-Klischees einfach nicht greifen. Es gibt beispielsweise keinen Starkult um einzelne Mitglieder. Besonders Sänger Gavin Hayes setzt sich bei seinen Live-Konzerten nicht besonders in Szene, sondern verschwindet lieber hinter seinem Mikrofon oder spielt Slide-Gitarre. Keine Show, kein besonderes Auftreten, keine Bühnengarderobe. Ein Star, was ganz klar zum Konzept der Band gehört. Feels great. Feels absolutely wonderful. Es ist super so. Ich hasse dieses blöde Herumgepose, das vielen Sängern anhaftet. Ich versuche weder zu Schauspielern noch irgendetwas zu verkaufen. Ich bin keine lebende Reklamefläche, sondern versuche, so natürlich wie möglich zu bleiben. be like a walking billboard up there. It's just, you know, what we like to do. Und fragt man Gavin Hayes und Mark Ingles nach einem Ziel in Dredgs Universum, kommt nach einiger Stille dann auch eine Antwort. Nothing huge and outlandish and no, you know, no fancy cars, no diamond earrings, but just, you know, to be able to do this and support ourselves would be a goal of ours, I think. It'd be cool to have the music outlive us too, like if it can continue to be heard for a long time, since it is documented, you know. Hopefully it will be. Oh. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die amerikanische Band Dredge von Thomas Ilbern.